Aha, das Studium ist bestimmt interessant. Aber hast du damit auch Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Ich denke schon. In dem Studium lernt man neben dem Fachwissen auch praktische Dinge, wie zum Beispiel ein größeres Projekt zu organisieren. Sowas braucht man im Beruf ja auch.